Unsere Schlachtschiffe eröffnen das Feuer auf die wertvolle Beute. Glorious ist bereits schwer getroffen. Die englischen Zerstörer versuchen, den Flugzeugträger einzunebeln und damit der Sicht zu entziehen. Trotzdem wird der Feind nicht mehr losgelassen. Immer wieder wird er mit Schnellfeuer schwersten Kalibers überschüttet. Die begleitenden Zerstörer sind schwer beschädigt. Sinken im weiteren Verlauf des Gefechts. Der Feind wehrte sich verzweifelt, jedoch vergebens. Wieder hat England die schweren Schläge der deutschen Kriegsmarine zu spüren bekommen.